Jedes Jahr am ersten Advent wird in der Kirche die Geschichte vorgelesen, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Also Jesus sitzt auf einem Esel und um ihn herum flippen die Leute völlig aus. Manche reißen vor Freude die Zweige von den Palmen, andere grölen Jubellieder und wieder andere nehmen ihre Kleider und legen sie Jesus vor die Füße als Zeichen der Ehrerbietung. Und man kann sich ja fragen, was hat diese Geschichte eigentlich mit dem ersten Advent zu tun? Warum wird so eine Geschichte am ersten Advent gelesen, wenn die nicht eigentlich viel mehr zu Ostern passt, weil die, wenn man so in der biblischen Chronologie zu Hause ist, am Palmsonntag spielt und viel besser zu Ostern passt? Warum am ersten Advent? Das hat folgenden Grund. Die Idee ist, Advent heißt Ankunft oder auch Ankommen. Und die Idee ist nun, so wie Jesus im Stall von Bethlehem in dieser Welt angekommen ist, so kommt er in dieser Geschichte in Jerusalem an. Es sind beides Ankommen-Geschichten. Und die Frage ist, wie kommt Jesus an und wie reagieren wir darauf? Wobei in dieser Geschichte, muss ich euch sagen, habe ich zwei Helden. Es gibt zwei Leute in dieser Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem kommt, die beeindrucken mich. Dabei sind diese beiden gar nicht direkt in der Geschichte selbst. Also die beiden tauchen mit keinem einzigen Wort in der Geschichte selber auf. Ich finde die beiden erst, wenn ich mir den ersten Vers der Geschichte etwas näher anschaue. Da schreibt nämlich Matthäus, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage am Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen. Und ich kann mich ja fragen, wer ist sie? Wer sind die, die da kommen? Und um das herauszufinden, muss ich die Geschichte lesen, die davor kommt. Was war also passiert? Jesus hatte mit seinen Jüngern gerade die Stadt Jericho verlassen und hatte sich mit seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Da stößt Jesus am Wegesrand auf zwei Blinde. Zwei Blinde, die da sitzen und die anfangen aus voller Kehle zu schreien. Die rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und drumherum ist auch eine Menschenmenge und die fängt an, die beiden anzupöbeln und sinngemäß zu sagen, jetzt haltet doch endlich mal die Klappe, ihr beiden. Aber die beiden schreien nur noch lauter, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und was macht Jesus? Er bleibt stehen, weil es ihm das Herz zerreißt. Er berührt die beiden, er heilt die beiden, sodass die beiden wieder sehen können. Und die beiden Blinden, die werden in dem Moment im doppelten Sinne sehend. Sie sehen auf einmal wieder die Bäume, sie sehen die Straße, sie sehen auch diese eben noch pöbelnde Menschenmenge mit ihren verhärteten Gesichtern. Aber sie sehen, und das ist die andere Ebene, sie sehen eben auch, wer Jesus wirklich ist. Dass er der Heiland ist, der Christus, der Davidssohn. Und deshalb folgen sie ihm nach. Das schreibt Matthäus wortwörtlich. Sie folgen ihm nach und auch das hat mehrere Ebenen. Sie gehen Jesus nicht nur hinterher, das ist auch ein Terminus technicus und bedeutet, diese beiden werden Jünger. Sie folgen Jesus nach, Nachfolge, sie werden Jünger. Und dann liest sich einmal wörtlich vor, wie der Übergang von dieser Geschichte zu der Geschichte vom ersten Advent ist, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Erst schreibt Matthäus, und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg und so weiter. Das heißt, diese beiden frisch sehenden Männer und frisch gebackenen Jünger ziehen mit Jesus nach Jerusalem ein. Die sind die ganze Zeit mit dabei. Während Jesus auf seinem Esel durch die Tore von Jerusalem reitet, sind diese beiden Männer ohne Namen sind mit dabei, die eben noch blind waren und gerade wieder sehen können. Und ich stelle mir so vor, was muss diese Kulisse eigentlich für einen Eindruck auf die beiden gemacht haben? Die haben ja lange Zeit, oder vielleicht waren sie auch blind geboren, wissen wir nicht, lange Zeit nicht sehen können. Und nun sehen meine beiden Helden in dieser Geschichte zum ersten Mal was und dann bekommen sie gleich so eine eindrucksvolle Szene geboten. Sie sehen diese wunderbare Stadt Jerusalem mit ihrer beeindruckenden Architektur. Sie sehen den Torbogen, sie sehen die Stadtmauer, sie sehen Häuser und sie sehen natürlich auch die Menschenmenge, die um Jesus drängt, wie Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzieht. Sie blicken den Menschen ins Gesicht und ich stelle mir vor, wie die beiden die Leidenschaft in den Gesichtern der Menschen sehen. Und sie dachten sich vielleicht, wow, ihr freut euch wirklich, dass Jesus ankommt, oder? Draußen auf der Straße, da habt ihr uns beide eben noch angepöbelt, als wir Jesus gerufen haben zu ihm, du Sohn Davids. Aber jetzt ruft ihr es selber, jetzt ruft ihr selber, Hosianna, Davids Sohn. Wahrscheinlich, weil ihr es jetzt inzwischen auch verstanden habt, weil ihr auch so sehen könnt, wie wir sehen können und ihr mit dem Herzen sehen könnt, wer dieser Jesus wirklich ist. Ich glaube, ihr habt es nun verstanden. Wow, Jesus ist der Davidssohn, der Heiland, der Messias. Wie schön, dass ihr es nun auch seht. Und jetzt holt ihr euch vor Freude Palmzweige. Sehr gut. Und dann hören diese beiden Geheilten die Gesänge, die die Leute anstimmen. Aus Psalm 118, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das waren übrigens Gesänge, die die Leute vermutlich auswendig konnten, weil auch in den Tagen, als Jesus da einzog, das Passafest gefeiert wurde und auch dieser Psalm 118 oft an Passa gesungen wurde. Die Leute konnten das in- und auswendig und abspulen, als Jesus nach Jerusalem kommt. Und meine beiden geheilten Helden, die sehen nicht nur die Palmzweige, die hören nicht nur die Gesänge Hosianna, sie sehen auch, wie die Menschen ihre Mäntel nehmen und sie Jesus vor die Füße legen. Und auch das ist ein besonderer Moment, weil wir wenig vorher erfahren haben, wie die Jünger als Zeichen der Ehrerbietung Jesus ihre Mäntel auf den Esel legen. Das heißt, die Menschenmenge tut das, was Jünger tun. Die legen vor Jesus ihre Mäntel nieder. Und vielleicht haben die beiden Geheilten das verstanden und sich gedacht, wow, ihr breitet eure Mäntel vor Jesus aus wie Jünger, weil ihr jetzt auch endlich Jünger sein wollt, weil ihr genau wie wir Jesus nachfolgen wollt. Hey, wir hätten es nicht gedacht, als ihr uns draußen angepöbelt habt, aber ihr seid vermutlich ganz schön fromme Leute. Doch als die Party vorbei ist, als die Palmzweige alle am Boden liegen, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie bei uns am 1. Januar, wenn überall die Raketen und Böllerreste so auf der Straße liegen. Als die Leute nach Hause gehen, heiser von all dem Gegröhle, da bekommen unsere beiden Geheilten vermutlich nicht mehr mit, was die Leute da sagen. Matthäus schreibt es so. Da erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Also die Frage kommt reichlich spät, oder wer ist der? Die Leute fragen sich, wer war das eigentlich, für den wir da Party gemacht haben? Das ist vielleicht ein bisschen so wie wir, wenn wir, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, wenn ihr 16 Jahre alt wart, man ist gerne auf eine Party gegangen. Hauptsache, man kann was trinken und tanzen. Ob man so mitkriegt, wer da genau eigentlich Geburtstag hatte, ist dann vielleicht nebensächlich. Und dann berichtet Matthäus von einer äußerst ernüchternden Antwort auf die Frage, wer ist der da eigentlich? Ich lese vor, das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ein Prophet. Mehr konnten die Leute in Jesus nicht sehen. Ein Prophet, das war übrigens die Antwort, die die Leute immer schon gegeben hatten zu der Frage, wer Jesus ist. Es gibt 5 Kapitel vorher in Matthäus 16 eine sehr wichtige Szene im Matthäus-Evangelium, wo Jesus seine Jünger fragt, wer denken die Leute, dass ich bin? Und einer der ersten Antworten ist, naja, die meisten Menschen denken, du bist ein Prophet. Aber Petrus, der ist schon weiter. Der sagt, nein, nein, Jesus, du bist nicht nur ein Prophet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, auf diese Erkenntnis, auf diesen will ich meine Kirche bauen, wie auf einem Felsen. Das heißt, das ist der entscheidende Erkenntnisfortschritt, den jemand wie Simon Petrus gemacht hat. Zu wissen, Jesus ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diesen Erkenntnisfortschritt haben auch die beiden geheilten Männer gemacht, die jetzt Jesus nachfolgen, auch als Jünger. Zu wissen, er ist der Davidssohn, er ist der Christus. Aber die Menschenmenge in Jerusalem, die eben noch gegrölt hat und die Palmen geschwungen und die Mäntel niedergelegt, die sind irgendwie nicht weiter. Kein Erkenntnisfortschritt. Ja, Prophet ist der Jesus. Dabei hatten die ja gesungen, Hosianna, Davids Sohn. Das heißt, sie hätten gesungen, dass Jesus der Davids Sohn ist, aber irgendwie haben sie nicht verstanden oder nicht geglaubt, was sie da eigentlich singen. Weil die Antwort, die sie geben, ist, naja, es ist ein Prophet. Nicht mal der Davids Sohn. Als meine beiden Helden auf der Straße noch in ihre Gesichter geschaut haben, haben sie von dieser ernüchternden Realität vermutlich nichts gewusst, dass das alles oberflächlich war. Und sie wussten auch nicht, dass dieselben Leute, die heute noch Hosianna schreien, 5 Tage später schreien würden, kreuzige ihn. Jerusalem war nicht so eine riesige Stadt, das heißt, statistisch gesehen wird es eine Schnittmenge gegeben haben zwischen den Menschen, die rufen Hosianna, und den Menschen, die 5 Tage später schreien, kreuzige ihn. Weil Pilatus die Menschen fragt, was wollt ihr, dass ich mit dem tue, über den man sagt, er sei der Christus. Und sie schreien, kreuzige ihn. Ich frage mich, das ist schon ziemlich ernüchternd, aber ich frage mich, was würde eigentlich passieren, wenn diese beiden ehemals blinden, geheilten Männer heute durch eine von unseren Städten spazieren würden? Durch meine Stadt, durch deine Stadt, durch deine Hochhaussiedlung, deine Straße entlang, mit geöffneten Augen. Ich glaube, die beiden würden wieder staunen. Unglaublich staunen. Allein schon über die ganze Technik, die heute da ist und dass in der Adventszeit die Menschen diese Technik nutzen, um ihre Häuser zu beleuchten und was da alles nicht aufgefahren wird. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich selbst aus eurer Nachbarschaft, was da nicht alles blinkt und leuchtet. Und ich glaube, die beiden Geheilten würden denken, wow, wow, hier müssen ja wirklich fromme Leute wohnen in Deutschland, weil die so viel schmücken für Weihnachten. Die müssen sich ja alle so freuen, die Menschen in Deutschland, über die Geburt ihres Herrn und Heilandes Jesus Christus, dass die sich so eine Mühe geben, für Advent zu schmücken. Und dann fragen die beiden sich vielleicht, warum leuchten denn überall hier so Adventssterne und Lichter? Ah, denken die sich vielleicht. Vermutlich hinter jedem Haus, wo ein Adventsstern leuchtet, eine Kerze, da sitzt gerade jemand und betet. Und betet zu Jesus und sagt, komm bald, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und das begeistert die beiden, weil sie ja auch Jesus nachfolgen und denken sich, wow, wie fromm ist dieses Deutschland und diese Stadt und dieser Ort. Und vielleicht trägt sie ihre Begeisterung bei mir in der Stadt, in Hamburg, in die Innenstadt. Und da gibt es in der Adventszeit ganz viele Weihnachtsoratorien zu hören. Und die beiden Geheilten stolpern in ein Weihnachtsoratorium und hören, wie ein großer Chor begeistert singt, jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Und die beiden denken sich, dieser Chor von Sängern, das müssen hier alles fromme Leute sein. Wie die solche Musik singen und die Leute, die alle zum Konzert da sind, das müssen ja alles fromme Leute sein, dass denen die Geburt von Jesus so wichtig ist. Und dann gehen die beiden noch auf den Weihnachtsmarkt, an die Buden und es beschallt sie und es kommt aus den Lautsprechern, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und die Menschen denken sich, ja, wow, diese Menschen, die wollen Jesus wirklich in ihrem Leben haben. Man kann den beiden nur wünschen und man kann es ihnen wirklich nur wünschen, dass sie nicht den Fehler machen, auch an einer Haustür zu klingeln und zu fragen. Und die Frage zu stellen, die Leute damals in Jerusalem auch gestellt haben. Was denkt ihr eigentlich, wer das ist, dieser Jesus? Wer ist das eigentlich, dieses Kind in der Krippe? Ja, das war doch, naja, es ist halt Jesus. Also so ein besonderer Mensch eben. Die Freude, als Jesus in Jerusalem einzog, die war nur oberflächlich. Und ich befürchte, unsere Advents- und Weihnachtsfreude ist es oft auch, weil sie gar nicht um Jesus kreist. Wobei es mir jetzt gar nicht so sehr darum geht, irgendwie kulturkritisch herumzuschimpfen. Ich merke es ja an mir selbst, wie oberflächlich ich selber manchmal als Pastor in die Adventszeit gehe. Weil Advent und Weihnachten für mich eine der intensivsten Arbeitszeiten im Jahr ist. Und ich sehe meine To-Do-Liste, ich sehe meine Aufgaben, ich will die abarbeiten, ich will die abhaken. Dabei will Jesus mein Herz und nicht die abgehakte To-Do-Liste. Ich bin nicht besser als die Menschen damals in Jerusalem, mit ihren Palmzweigen in der Hand. Ich habe zu der Geschichte einen ganz interessanten Kommentar gelesen mit einem Gedanken, den ich nachdenkenswert fand. Die Menschen in Jerusalem damals wollten ja einen Messias, der sich um andere kümmerte, aber nicht um sie selbst. Sie wollten einen Messias, der die anderen, die verhassten Römer, endlich aus der Stadt wirft, aber sich nicht um sie kümmert. Weil das Problem ja immer die anderen sind oder das Problem immer die anderen haben, aber nicht ich. Und diese Struktur finde ich auch bei mir als Pastor wieder. Ich will eine schöne Adventszeit gestalten in dieser Kirche. Ist ja auch eine tolle Kirche, oder? Ne? Tolle Kirche, seid ihr meiner Meinung? Ich will also eine schöne Adventszeit gestalten, damit die anderen Jesus kennenlernen. Denn die anderen brauchen Jesus ja. Aber das stimmt erst im zweiten Sinne, weil vor allen Dingen brauche ich ja Jesus. Ich brauche es, dass er in mein Leben einzieht, wie damals in Jerusalem. Und es ist schon ernüchternd, wenn ich an mir selbst feststellen muss, auch mein Herz ist oft nur oberflächlich und will Jesus oft nur oberflächlich, wenn überhaupt. Aber, das im guten Sinne Verrückte ist ja, Jesus weiß das alles. Der weiß das alles und er kommt trotzdem. Matthäus zeichnet Jesus in dieser Geschichte ja als einen, der alles weiß. Jesus weiß am Anfang genau, wo die Esel stehen, den die Jünger dann abholen sollen. Er weiß, wie viele Esel da stehen. Er weiß, was für Einwände da kommen könnten. Er weiß, was die Jünger dann sagen müssten, wenn diese Einwände kommen. Matthäus zeichnet Jesus als den allwissenden Gott, der Mensch geworden ist und der als Mensch alles weiß. Also während Jesus auf seinem kleinen Eselein durch die Tore von Jerusalem reitet, da schaut Jesus in die Gesichter der Menschen und er schaut ihnen gleichzeitig mitten ins Herz. Und er weiß, wie es da aussieht. Er weiß, dass ihn die Menschen in der Tiefe gar nicht verstehen. Er weiß, dass dieses ganze Jubeln nicht daher kommt, dass sie ihn lieben. Er weiß, dass die Menschen ihn gar nicht lieben. Er weiß, dass sie nicht glauben, was sie singen. Er weiß, dass sie ihre Mäntel vor ihm nur ausbreiten, weil sie Jüngerschaft lapen, nur schauspielen. Und er weiß auch, was sie 5 Tage später vor Pilatus schreien werden. Jesus weiß das alles und er kommt trotzdem, weil er diese Menschen unendlich liebt. Matthäus erzählt das wenig später, dass Jesus über Jerusalem weint, weil er Jerusalem so sehr liebt, wie eine Vogelmutter ihre Küken liebt. Das ist der Vergleich. Liebe treibt Jesus nach Jerusalem. Liebe lässt ihn auf dem Esel Schritt für Schritt nach vorne gehen zu den Menschen hin. Nur wenige Sekunden bevor Jesus die beiden blinden Männer getroffen hat, hat er gesagt, warum er nach Jerusalem geht, was seine Mission ist. Ich lese euch das einmal vor. Er sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Für viele. Nicht nur für die frommen Jünger, sondern für all die, die in Jerusalem erst Hosianna rufen und dann kreuzige ihn. Aus Liebe für viele. Für die Menschen damals in Jerusalem, für die Menschen in deiner Stadt, und überall auf dieser Welt, wo Menschen leben, die Jesus in ihrem Herzen eigentlich gar nicht haben wollen. Jesus kommt trotzdem. Er weiß das alles und er kommt trotzdem. Denn das ist seine Mission. Matthäus stellt das schon in den ersten Zeilen des Matthäus-Evangeliums klar. Er schreibt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Davids Sohn. Davon singen die ja alle. Und dann wenig später, und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deshalb kommt er. Er kommt auf einem Esel, er kommt nicht auf einem Streitwagen, er kommt nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel. Er kommt eben nicht, um sich mit Macht durchzusetzen, sondern um Macht aufzugeben. Und indem er am Kreuz in Ohnmacht stirbt, bricht er die Macht von Tod, Teufel und Sünde. Er kommt, und das ist eine Anspielung auf den Propheten Jesaja, die Matthäus hier aufnimmt, er kommt nicht als Kriegskönig, sondern als Friedenskönig, weil er kommt, um Frieden zu machen zwischen Gott und Mensch. Er kommt. Er sieht auf mein Herz. Er sieht auf dein Herz. Und er weiß, wie es da aussieht. Und er kommt trotzdem. Er kommt trotzdem, weil er dich unendlich lieb hat. Mach hoch die Tür. Er zieht heute in dein Herz hinein. Wir feiern morgen bei uns hier im Gottesdienst das heilige Abendmahl. Und da glauben wir, dass Jesus Christus auch zu uns kommt. Dass er da reitet, nicht auf einem Esel, sondern dass er auf Brot und Wein reitet und zu uns reitet. Und wie die Menschen damals in Jerusalem sangen, so singen wir jeden Sonntag, wenn wir das heilige Abendmahl feiern, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und wir singen es sehr unterschiedlich. Manchmal singe ich es aus vollem Herzen, manchmal, weil das bei uns sonntags so Tradition ist, und manchmal mit einem etwas verkümmerten Herzen. Jesus weiß das, er sieht das, er weiß das und er kommt trotzdem. Er kommt zu dir, weil er dich unendlich liebt. Amen.